Sommer ist aus, immer so oben ins Tal. Für die Gott nur schön ja immer, für die Gott tausendmal. Schön Stadt ist schon geworden, ja, kein Vogel singt nimmer mehr. Und es war schon der Schneewind vom Wetter schon her, ja. Und es war schon der Schneewind vom Wettersturm her. Als sollte mein Jäum halt zum letzten Mal sehen. Des Hütterl, des Kleine, geht man hier aus dem Sinn, ja, wo ich oftmals so traurig drauf glücklich gewesen bin, ja, wo ich oftmals so traurig drauf glücklich gewesen bin. Wir denk Gott all miteinander. Es tausend schöne Blümerl, so lieb und bekannt. Und sollt ich heut müssen zur ewigen Ruhe, ja, so deckt's mich mit Bergstorn und allen Blümerl zu, ja, so deckt's mich mit Bergstorn und allen blieb mal zu. Ulier.